Im gleichen Schrott und Trott. Müncher Lach- und Schießgesellschaft. Vom Kabarett zum Kabarett. Eine Serie für die Freunde der 10. Muse. 1963 bei Polydor erschienen. Mit Ursula Noack, Hans J. Diederich, Klaus Hafenstein, Dieter Hildebrand. Unter anderem mit Teletrommler, der Hotelportier. Viel Spaß dabei wünscht euch euer Kultbank. Alle Länder, vereinigt euch. Farbige aller Länder, man peinigt euch. Ihr sollt die Ketten der Weißen zerreißen, die uns schon 300 Jahre beschützen. Yes, we like Banana, auch für Afrikaner. Die Diktatur von Ghana macht uns alle frei. Zwar sind wir politisch noch zerstückelt, doch wir sind ja noch unterentwickelt. Die im Weißen Westen wissen das am besten. Wir haben auch den festen Willen zur Kultur. Korruption hat munter sich entwickelt, doch wir sind ja noch unterentwickelt. Ja, wir haben Affen und die weißen Waffen, doch wir werden's schon schaffen, die ersten sind schon tot. Mordlust hat sich munter hier entwickelt, doch wir sind ja noch unterentwickelt. Auch in puncto Liebe müssen wir noch üben. Da wird ein Buch vertrieben. Lieben, aber wie? Impotenz hat munter sich entwickelt. Doch wir sind ja noch. Unsere stolzen Ahnen warfen mit Bananen, hatten keine Fahnen, da schämen wir uns sehr. Aber die waren halt noch nicht vermonst, verkitscht, vermicken und verpickelt. Die waren ja auch viel besser entwickelt. Gesundheit. Hä? Kein Colo-Cola. Ja, mach mal Pause. Ja, ja. Hallo, Vermittlung? Hallo, Vermittlung? Ja, hier Legationssekretär von Kalt, Bundesrepublik. Ja, ich stehe hier mitten im Urwald. Na, nicht im Urlaub. Im Urwald. Dienstlich. Ja, in Quatzikengo. Verbinden Sie mich mal sofort mit dem Legationsrat Engeling. Engeling! Der sitzt in Kangandala. In Kangand... Ja, Dalli bitte, wenn's geht. Ja, ist gut, ich warte. Danke, Ende. Na, Jungs. Heiß, was? Apparat gut? Technik? Kultur. Germania. Letto Vorbeck. Ich hier machen, kurbeln an Apparat, machen. Hallo? Na Quatsch, Leitungsprobe. Und Stimme drüben in Äther machen. Hallo? Sagen gut, ja? So, was nicht gut? Sie sprechen kein gutes Deutsch. Ja, ja, das muss ich auch sagen, ja. Ja, warte, warte, bist du Berliner? Nee, ich habe noch ein paar Semester dort studiert. Ach, was denn? Und Sie haben auch in Berlin studiert? No, Oxford. Ja, dann was denn? Als Akademiker gehen Sie wieder zurück in Urlaub? In Urwald? Naja, hier im Urwald werden noch... Hier im Urwald werden noch ein paar gebraucht, ne? Verzeihen Sie, gestatten, Legationsdelegier von Kalb, Bundesrepublik, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für diplomatische Tropentätigkeit, Sekretär des Sondergesandten für unterentwickelte Länder. Stichwort NSDAP, BAE. Hä? Das heißt, Nebenstelle Deutsches Afrika-Programm, Bonn hilft entwickeln. Sehr angenehm, Dr. Marco. Dr. Bassa. Ja, da haben Sie es einfacher, ja. Schon vom Text her, nicht? Ja, Sie entschuldigen mich noch einen Moment, meine Herren. Ich habe leider noch keine Verbindung. Das Telefonnetz in Ihrem Lande ist leider noch etwas unterentwickelt, ja. Ja, wir verwenden ja seit langem den Feldfernsprecher 42, der damals schon bei Tobruk und El Alamein als sogenannter Wüstenfernsprecher. Ja, wie gesagt, großartige Sache, nicht? Ja, ja. Alter normannischer Humor. Ja. Hallo, Vermittlung? Na was denn, Sie haben die Verbindung immer noch nicht? Ach, da fehlt ein Stück. Ein Stück Leitung. Ach so, ja, dann holen Sie mal sofort den Sobia der Bupo. Nicht Ihren Häuptling, den Sonderbeauftragten der Bundespost. Ach, da fehlt ein größeres Stück. Ja, das kann ich mir aber kaum vorstellen. Der Bundespostminister hat dazu gesagt, dass das Telefonnetz in Deutschland lahmlegen und in Afrika vorantreiben will. Ja, Deutschland lahm in Afrika. Ja, ist ja meine Rede. Wie stehen wir denn da von den Schwarzen? Ja, Verzeihung, Dr. Schwarzen. Nein, das können Sie nicht verstehen. Nein. Ja, also wenn wir so nicht an den Legationsrat rankommen, dann versuchen wir es doch mal andersrum. Ja, hintenrum. Nein, nicht so, über Kapstadt meine ich. Ja, die in Kapstadt haben eine wunderbare Leitung, ja. Ja, die haben die längste Leitung in Afrika. Ja, die sollen über Mosambik nach Kangadala. Legationsrat Engeling in Kangadala, ja, den brauche ich. Danke, ist gut, ich warte, danke, Ende. Kangandala, sagt der Herr Legationsrat, ist beim Essen. Ja, wie wollen Sie denn das wissen? Wüstentelefon. Entschuldigung, ich habe gar keine Antwort gehört, nur dieses Bubububub da im Urwald. Das kann ich mir denken, das kann man nur verstehen, wenn man unsere Sprache beherrscht, nicht? Ach so, ja. Ja, das hier. Ortsgespräch, Ferngespräch. Und das kann man lernen? Ja, mit ein bisschen Einfühlungsvermögen und wenn man sehr fleißig ist, viel Arbeit vielleicht. Ja, ja, interessant, ja. Hallo, Vermittlung? Na, was denn, immer noch nicht? Ach so, naja, das macht nichts, der Legationsrat ist sowieso beim Essen. Woher ich das weiß? Köpfchen mal lieber. Naja, es heißt zwei Köpfe. Naja, dann versuchen Sie es eben. Achso, naja, von mir aus über Addis Abeba. Ja, ist gut, ich warte, danke, Ende, ja. Das war sehr dumm, der Zeitverlust. Tisse, Tisse, Tisse. Ach, verzeihen Sie, meine Herren, würde es Ihnen vielleicht etwas ausmachen, wenn Sie Ihren Kollegen, Ihren Herrn Kollegen drüben in Kangadala mal auf Ihre Art fragen würden, ob er nicht meinem Legationsrat etwas ausrichten kann? Durchaus nicht, bitte. Er sagt mit dem größten Vergnügen. Ah ja? Ah ja, er möchte so bitte als Eiltrommelgramm aufgeben, ja? Das ist nämlich sehr dringend und er bekommt noch eine große Belohnung. Was sagt er? Das kann man nicht sagen. Nein, ich meine... Ja, der spricht einen furchtbaren Dialekt. Nein, ich meine ja, was er sagt. Der lispelt. Ich wollte sagen, ob er will oder nicht. Ja, der will. Ah, dann bitte dann telegrammen Sie doch mal, ja? In Quatzikengo wird ein großes Kraftwerk gebaut. Wenn wir hier die gesamte Bananenernte aufkaufen... Und zwar sofort. Bekommen wir den Auftrag. Halt, Semikolon. Ah ja. Höchste Eile, strengste Geheimhaltung. Doppelte Buchführung. Das ist gar nicht so dumm, diese Trommelei. Wenn ich mal nach Hause kommen werde, werde ich mal anregen, dass wir die Sache auf ihre Anwendbarkeit untersuchen. Vielleicht doch besser als dieses dusselige Telefon hier. Er sagt, das sei ein großartiges Geschäft. Ja, Deutschland muss allen anderen zuvorkommen. Legationssekretär von Kalb, Bundesrepublik. Verzeihen Sie, meine Herren, wer trommelt dort drüben bei Ihnen? Legationsrat Popov, UdSSR. Haben Sie das auch in sich? So einen kleinen, bösen Feind, der es mit Ihnen immer anders, als Sie selber meinen, meint? Wenn Sie morgens aufstehen wollen, sagt er, dreh dich rum und schlaf. Wenn Sie schlafen wollen, sagt er, bleib doch munter, dummes Schaf. Wenn Sie gar nicht rauchen wollen, sagt der kleine Böse, rauch. Haben Sie das auch? Haben Sie das auch? Sie leben mit sich selbst in einem Zwist, welche von zwei Möglichkeiten denn nun wohl die rechte ist. Sie entscheiden sich für eine, aber kommt's dann darauf an, ja, dann drückt er auf ein Knöpfchen, dieser kleine böse Mann, und dann macht man willenlos doch von der anderen Gebrauch. Haben Sie das auch? Meist ist es nur ein Augenblick, doch der entscheidet das Geschick. Man sagt zu sich, sei stark, hab Mut. Wenn man dann doch das Falsche tut, dann sagt man sich, es muss was dran sein. Es muss was dran sein. Es muss so ein kleiner, böser Mann sein. Haben Sie das auch? Sie treffen mal aus irgendeinem Grund eine alte Freundin und Sie wissen, die ist fett und rund. Und Sie haben sich geschworen, mit keiner Geste, keinem Blick, sie auch nur auf die Idee zu bringen, sie sei etwa dick. Und dann sagen Sie, heute sieht man ja fast nichts von deinem Bauch. Haben Sie das auch? Haben Sie das auch, dass Sie sich schwören, heute sage ich nein, wenn auch nur die Möglichkeit besteht, dass einer sagt, sei mein. Und Sie haben sich geschworen. Ich sage, nein, heute wird nichts draus. Und dann sagt er, macht's dir was aus, wenn wir noch bei mir zu Haus? Und dann kommt das Nein. Er hat's gehört und war es doch nur ein Hauch. Haben Sie das Hauch? Da sitzt er drin und bohrt und nagt, dass man nur ja das Dümmste sagt. Da drinnen ist er auf der Hut, dass man nur ja das Falsche tut. Was soll man tun? Es muss was dran sein. Es muss was dran sein. Es muss so ein kleiner, böser Mann sein. Haben Sie das auch? Sie sind auf irgendeinen Job erpicht. Und dann kommt der Tag, an dem der Chef mit Ihnen drüber spricht. Und Sie haben sich geschworen. Ich sage, ja, ich bin brutal. Und dann sagen Sie, es kommt so plötzlich. Darf ich's noch mal überschlafen? Und die Stellung schwebt von dann wie ein Rauch. Haben Sie das auch? Haben Sie das auch? Sie gehen zu irgendeiner dummen Wahl. Und Sie sagen siegessicher, heute zeig ich denen mal. Und Sie haben sich geschworen, jetzt ist bei mir aber Schluss. Weil die ganze Politik nun einmal anders werden muss. Und dann machen Sie Ihr Kreuzchen, wo es zig Jahre braucht. Haben Sie das auch? Es kommt mir manchmal in den Sinn, ob ich's nicht vielleicht selber bin. Es ist mein eigener Übermut, der immerzu das Falsche tut. Nein, zehnmal nein, es muss was dran sein. Es muss was dran sein. Es muss so ein kleiner, böser Mann sein. Doch müssen wir auch hier genau sein, bei Männern wird's wohl eine Frau sein. Und ich gestehe, weil ich schlau bin, dann bin ich froh, dass ich eine Frau bin. Sergeant Joe, ja, das war heute genau vor 10 Jahren, in the year 48, you know, hello, Fräulein, that's me, Joe, viel Sehnsucht auf Bayern Wiedersehen, übern Teich bin ich gleich mag schnell gefahren, I don't know if you me verstehen, ist alles noch wie vor 10 Jahren, yeah. Here I am back again. You know, I'm back again. I'm Sergeant Joe. Yeah, you know me? Sergeant Joe back from America. Isn't that cute? Here's noch meine alte letzte Kaugummi, was ich geklebt habe, ist hängen geblieben an the old apple tree. Isn't that cute? But, hey, Fritz! Fritz, come on, stop it! Take me with you! Oh, that was Fritz, meine beste Freund, ja. Er ist eingestiegen in ein dicker Auto, 300, ja. Mit Chauffeur. Ich kann verstehen, dass er nicht mehr will gekannt sein von seiner alten Freund Joe, weil wir haben früher miteinander gehabt viele Händel, ja. Schwarzhändel. Yeah. Früher, ich bin hier gewesen, die Boss in Miesfort, yes. I was a president of the Militärregierung in Miesfort, yeah. Oh, jetzt nichts mehr hier, Militärregierung. Militärregierung ist jetzt drin in Amerika, yeah. Jetzt, ich bin Anti. Antiquitätenhändler. Yeah. Ich habe eine Heiratsvermittlung aufgemacht. Export, Import. Export nichts gut. No? Und jetzt, I came back, you know, the little trip. Ich komme zurück, ja, für einen kleinen Urlaub hier in Europa, zu besuchen die alte Kriegsschauplatz, wo man noch alles gekriegt hat, wenn man richtig geschaut hat. Yes, ich bin hier gewesen, die Kanzler von Miesfurt. Aber ich bin nicht alt geworden. Ja. I already went home. Also ich, schon bin ich gegangen 1948. Gegangen worden bin ich. Yes, but... Hey, honey. Hey, baby, come on, want a cigarette? What, Camel, yeah? Oh, Camel filter. That's so, ja. Vorhin eine deutsche Mann, er hat auf mich gesagt, früher wir haben nichts mehr bekommen, Cigarettes, und jetzt Cigarettes bekommen uns nichts mehr. Oh, 1946, 47, ich bin hier gewesen, die gefragteste Mensch in Miesfurt, ja. Alles haben wir gefragt auf Cigarettes und Schokolade und Demokratie, ja. Ja, aber man kann nicht geben alles. Ja. Ja, und jetzt, sie brauchen alles nichts mehr. Oh, don't be disturbed. Seien Sie nicht unberuhigt, dass ich hier herum bin stehend, weil ich bin verabredet worden mit einem deutschen Mensch, was heißt Schulze Müller. Dieser Schulze Müller, er ist früher gewesen eine große NSDAP, you know. NSDAP, ist gewesen eine echte Kriegsverbrecher. Aber vielleicht jetzt, ich bin weg gewesen in the States so long und ich habe bekommen Gewissen, you know. Vielleicht man hat ihn zu hart gestraft. Ja, ich habe ihn verurteilt und vielleicht man muss machen eine Wiedergutmachung. Ne? Aber sicher, man muss warten lange. Ja, aber, hello, boy. Look, what a nice little fella, huh? Come on, my boy, you want to have a candy? Come on, I gotta give you a candy. Come on, fella. But, what? That's me, Uncle Joe. But, oh, he says Papa to me. Oh, es wird Zeit, you know, zu gehen. Aber ich liebe diese Nest. I love Miesfurt. I love this calf, you know. Yeah, for sure. Oh, yeah. Wir Amerikaner halten große Stücke von Deutschland in unsere Hände. Wait a minute. I'm not sure. I mean, in unsere Hände ist es gegeben, ob wir halten, was sie verbrochen haben. Ob sie halten, was wir versprochen haben. Yeah. Oh, wir waren sehr in Frieden mit den Germanisten. Meine beste Freund, meine Spezi, war zwei deutsche Generalen. Yes. Wenn es gewesen Kapitulation, oh, beg your pardon, I got that. Ja, wenn es gewesen die Kapitulation, wir haben ihn gefunden in einem Lämmerstall. Ja, hands up. Und sie fragen mir, it is the end. I said, yes, that's the end. Ja, und dann sie haben sich übergeben. Und, ja, und haben gesungen, ich tat ja nur meine Pflicht und ein Nazi war ich nicht. Don't fence me in. Und ein Freund von mir ist gar ein echter Kommunist. Please, don't fence me in. Ja, yeah, that's what they said, you know. Und jetzt, ich bin zu suchen, diese Schulze Müller, you know. Ich habe geschickt eine kleine, a little girl, a Miesfurt, a kleine Mädchen, zu suchen, diese Schulze Müller. Ich kann ihn nicht finden. You know, er ist gewesen, real, richtigen Kriegsverbrecher. Aber I don't know, I can't do it, you know. Man muss ihm geben eine Chance zu leben, dass er wieder eingeordnet ist. Und man muss machen eine Bewährungsreform or something like this. Yeah, I don't know. And, oh, there she comes. Come on, baby. Come on. Did you hast du gefunden den Herrn Schulze Müller? Ja, du hast ihn gefunden und er lebt. Und ist wieder eingeordnet in die Gemeinheit, eingeordnet, Gemeinschaft, eingeordnet. Ja. Oh, ist abgeordnet. tat ja nur seine Pflicht. Der Nazi war nicht. Don't fence him in. Und ein Freund von ihm ist gar ein echten Kommunist. Oh, no, don't say that. No, I'll never use this word again, you know. Nein, ich will... Oh, yes, aber wenn ich... Eigentlich ist es traurig, ja? Ich bin nur gekommen zu sehen, was vielleicht ist irgendetwas hängen geblieben von die gute alte Sachen, was wir haben rübergebracht damals. Irgendetwas hängen geblieben, aber no, nix. Oh, doch, meine Kaugummi. Verzeihen Sie, ich möchte Ihnen sagen, es hat gerade wieder nicht geklappt. Ich hatte ihn schon ziemlich fest am Kragen und habe ihn auch ziemlich lieb gehabt. Oh nein, ich will mich nicht beklagen, denn letzten Endes ist es meine Schuld. Ich will auch diesen Schlag mit Würde tragen und mir auch diesmal sagen, nur Geduld. Ich habe, Gott, wie soll ich das erklären? Vielleicht für einen Mann zu wenig Charme. Ja, ja, das ist, ich will mich nicht beschweren. Ein Typ wie ich ist nun einmal kein Schwarm. Und das soll nun ein ganzes Leben bleiben. Ich bin doch auch ein Mensch und nicht aus Gips. Ja, ja, man sollte sie einmal beschreiben. Die Leidenswege einer Frau mit Grips. Als ich ein ganz kleines Mädchen war, da konnte ich schon französische Gedichte aufsagen. Seht ihr, sagte man dann zu meinen Cousinen, die kleine Ursula ist ja so gescheit. Ja, sagten die Cousinen, aber sie hat Sommersprossen und Haare wie Stroh und eine Brille und überhaupt und so. Naja, eigentlich hatten meine Cousinen auch Sommersprossen und Haare wie Stroh. Bloß bei denen fiel's nicht so auf. Die haben auch keine französischen Gedichte aufgesagt. Die Gedichte habe ich vergessen, nur aus Wut, es ging auch ohne sie. In der Schulzeit kamen andere Interessen, Deutsch, Physik, Geschichte und Chemie. Nein, ich habe nicht einmal gebüffelt, bloß mir fiel das alles furchtbar leicht. An den Büchern habe ich nur geschnüffelt, das hat gereicht. Ja, das hat tatsächlich gereicht, um mich in Verruf zu bringen. Blaustrumpf hieß es immer in der Schule. Dabei war ich das gar nicht. Das heißt, ich wäre so gern nicht gewesen. Na, und dann in der Tanzstunde, da war es ja noch viel schlimmer. Da sagten immer meine Mitschülerinnen zu ihren Tänzern, guck mal, das da ist unsere Beste. Na, was war der Erfolg? Ich bekam einen ebenbürtigen Partner. Oh je. Ich hätte so schrecklich gern mit ihm... Ach, na, nun sag mal, meinetwegen über das Wetter gesprochen, aber wir sprachen über Wolkenbildung. Über Biologie statt über Liebe. Und über Hero und Leander statt über uns. Und als er dann auch noch Shakespeare falsch zitiert und ich ihn verbesserte, da war's aus. Ach Quatsch, sagt er zu den anderen. Die hat Sommersprossen und Haare wie Stroh und eine Brille und überhaupt und so. Oh nein, ich will mich nicht beklagen. Es hat nur halt ganz einfach nicht geklappt. Man müsste halt in solchen Fällen sagen, wie klug du bist, wie geistreich, wie begabt. Und so scheiterte eine Bekanntschaft nach der anderen. Na, und der Beruf, da war es genau dasselbe. Als ich mein Abitur gemacht hatte, da sagte mein Vater zu mir, schau, du bist so intelligent, du hast es gar nicht nötig zu studieren. Ich wäre so gern unabhängig geworden. Naja, also so, da ging's ja nicht. Ja, da habe ich mich eben ein bisschen dumm gestellt und dann habe ich mir eine Stellung gesucht. Und dann war ich eine brave, nur möchte ich ja fast sagen, perfekte Sekretärin, bis ich eines schönen Tages meinem Chef sagte, so ein Blödsinn, ich hab's doch gleich gewusst, die Henschel-Aktien zu verkaufen. Da war es wieder aus. Weil er dann später gefragt wurde, weshalb er mich entlassen hat, dann sagt er, die hat Sommersprossen und Haare wie Stroh und eine Brille und überhaupt und so. Oh nein, ich will mich nicht beklagen. Es hat halt nur ganz einfach nicht geklappt. Man müsste halt in solchen Fällen sagen, jawohl, Herr Chef, Sie haben recht gehabt. Und so ging es dauernd, im Beruf und auch in der Liebe. Weil alle Mühe, die ich mir je gegeben habe, das war immer umsonst. Ja, natürlich liegt's an mir und an der Mühe. Das soll man nicht. Vor allen Dingen nicht in der Liebe. Aber wissen Sie, eins macht mich ja doch ein bisschen nachdenklich, weil der Herr von früher, ich meine, der aus der Tanzstunde, ja, der hat nämlich neulich geheiratet, und zwar eine Frau mit Brille, mit Sommersprossen und mit Haaren wie Stroh. Und die Sekretärin, die nach mir kam, also ehrlich, ich könnte mir was Hübscheres vorstellen, aber wahrscheinlich ist es genau dasselbe wie bei meinen Cousinen. Bei denen fällt es immer nicht auf. Oh nein, ich will mich nicht beklagen. Ich hab's halt nur noch nicht so weit gebracht. Man müsste mal die anderen fragen, wie man das macht. Schauen Sie, da gibt es so eine Menge Leute, die sind viel klüger als ich. Also ehrlich, ja? Universitätsprofessoren zum Beispiel. Oder Dichter. Oder Politiker. Die haben es doch auch mal geschafft. Was nützt es mir, dass ich zu klug bin, um einfach andersrum zu schalten, solange ich nicht klug genug bin, den Mund zu halten? Hotelportier zur ruhigen Rose. Bitte? Ja, hier ist die ruhige Rose. Ja, der Krach war draußen. Naja, wir sind ganz ruhig hier. Ja, bitte? Bitte, was möchten Sie? Zimmer. Ja, nein, es tut mir leid, wir sind leider besetzt. Ja, weil es bei uns so ruhig ist hier. Ja, bitteschön, ja, bis sehr, ja. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, was kann ich für Sie tun? Ich möchte ein Zimmer. Ja, es tut uns leid, wir sind leider besetzt. Das ist fein, ja. Hinten raus, wenn es geht, ja. Ja, wir sind vorne auch besetzt. Ja. Und mit Bad. Ja, die Duschen sind auch schon besetzt. Wir sind überhaupt besetzt. Das ist erfreut. Was? Wir sind besetzt. Sie sind besetzt? Besetzt, ja. Glaube ich nicht. Es ist ja schon ganz lange nach der Saison. Ja, natürlich ist es längst nach der Saison. Aber der Herr Pschimsel wohnt bei uns. Wer will? Der Herr Pschimsel. Der Pschimsel, ja. Der Pschimsel. Der Pschimsel, ja. Was, und der braucht das ganze Hotel? Natürlich braucht der Pschimsel nicht das ganze Hotel, aber seine Begleitung. Geschäftsfreunde? Nein. Was dann? Och, bitte, mein Herr, dringen Sie nicht weiter in mich. Verzeihung, sammelt Ihre Familie 20 Markscheine? Am liebsten gebündelt. Haben Sie die Nummer 36945? Das ist die Fehldruckserie, ja. Nein, ich habe nicht ausgeredet. 36945 38 C vorne K. Ja, ich habe hinten C und vorne K. Ach Ah, dann werden Sie es brauchen. Bitte schön. Ja, also wenn Sie die Frage also mit dieser kleinen entzückenden Aufmerksamkeit verbinden, ich werde... Ja, ich kenne die Sammlerleidenschaften, der Potti ist da. Ja, pass auf, also um nochmal auf das eigentliche Thema Ihre Frage zurückzukehren, ich würde da sagen, der Psyche braucht natürlich dieses ganze Hotel, seine Geschäftsfreunde auch nicht. Das war nämlich so. Ja. Also die sagen wir einfach die. Ja. Sieh mal. Der Pschimmsel, der war meine Ostzone drüben. Ah, da hat er seine ganzen Verwandten mit drüber gebracht. Die ganzen Pschimmsels? Nein. Nein. Seitdem wird der Pschimmsel nämlich vom Bundesverfassungsschutzamt beschattet. Die Pschimmsel? Der Pschimmsel, ja. Und die brauchen das ganze Hotel? Die brauchen die. Es handelt sich ja nur um einen Beamten, aber diese eine Beamte hat den Herrn Pschimmsel aus Versehen mal aus den Augen gelassen. Aha. Darum wird auch er jetzt von zwei Beamten des Bundesverfassungsschutzamts beschattet. Moment, das sind aber bis jetzt erst drei. Ohne den Pschimmsel. Ja, doch. Hä? Ja, natürlich. Die beiden Herren vom Bundesverfassungsschutzamt, die haben natürlich ihre beiden Frauen mit. Ach, die haben ihre Frauen mit? Nein, nicht direkt. Also, in Begleitung dieser beiden Herren befinden sich zwei Damen, die aber vermutlich vom Ostzonalen Staatssicherheitsdienst beauftragt sind, diese beiden Herren umzudrehen. Aha. Ja? Potti? Dobre Wäsche, Madame, ja? Sto? Päckchen! Ja, Päckchen ist für Sie abgegeben worden, ja? Ja, ich schau mal nach. Moment mal. Nein, kein Absender drauf. Bitte? Ja, es tickt. Annahme verweigert. Ja, bitteschön. Nein, deshalb brauchen Sie nicht wegzulaufen. Das macht meine Ablösung. Die Dinger gehen meistens erst nachmittags los. Nett. Dann waren das wohl doch zwei Eierhandgranaten, über die ich am Eingang gestolpert bin. Ah ja, das ist nett. Die fehlen uns doch von gestern bei der Bestandsaufnahme. Schön hier bei Ihnen. Oh je. Sagen Sie, also um jetzt mal ganz sachlich zu werden, ja? Also diese beiden Damen... Ja, genau, die werden wiederum... Aha, von vier Herren beschattet. Nein, nicht ganz. Von zwei Damen und zwei Herren vom Westen, die aber gleichzeitig wieder von zwei Damen und zwei Herren vom Osten beschattet werden. Die zu überprüfen, aber ob die ihren Auftrag auch erledigen. Ja, das ist ja üblich, ja. Ja. Und wie geht's weiter? Ja, tja, das ist natürlich nicht so einfach. Dürfte ich... eine höfliche Frage stellen. Aber bitte, ja. Dürfte ich Ihre Sammlung vielleicht vervollständigen? Ja. Sogar die fortlaufende Nummer ist ja. Die Sache ist also die. Einer der Herren, der die beiden östlichen Damen beschattet, hat sich mit einer dieser Damen eingelassen. Oh. Ja, rein dienstlich natürlich. Ja, das macht ja auch mehr Spaß, ja. Ja, aber bei dieser Gelegenheit entwendete ihm die Dame 5.000 Dollar. Ja, das hört man jetzt öfter, ja. Nur die Höhe der Beträge spannt. Ja. Es ist ja alles viel teurer jetzt. Ja, nun fragt man sich unwillkürlich, haben Sie 210 geweckt? Nein. Ich meine die Page nebenan. Haben Sie 210 geweckt? Ja, nun fragt man sich ja unwillkürlich, wo hat der Mann 5.000 Dollar hier? Ja. Und darum wird auch er jetzt von zwei amerikanischen CID-Beamten beschattet. Und von denen hat dann einer ein Verhältnis? Genau, mit einer der beiden östlichen Damen vierten Grades. Also, Sie haben bereits eine Art Stammbaum aufgestellt. Ja. Sonst komme ich ja nicht mehr durch, nicht wahr? Ja. Also, dieses CID-Beamte hat ein außerdienstliches Verhältnis mit einer östlichen Agentin. Oh, pfui. Ja. Daher wird er wiederum von vier amerikanischen FBI-Beamten beschattet. Schauen Sie mal. Hä? Schauen Sie mal, da sitzt gerade einer da. Was denn, der mit der Maschinenpistole gerade im Schinfiss rührt? Ja. Ja, der hat gerade Dienst jetzt, ja. Er sieht nicht sehr vertrauenerweckend aus. Ja, der kann er ja auch nicht. Der war früher mal Leibwächter bei Al Capone. Ah ja, das ist dieser Film da, Don Camillo Al Capone. Ja. Und darum wird ihr jetzt auch von 8 Herren der Chicago Unterwelt bestattet. Eieiei. Egal, um diese Herren der Unterwelt, die... Bob. Bob. Bob. Empfang! Oh, that's right. Okay, okay, Mister. That's right. Chloroform auf 711. Sagen Sie, nimmt der Herr das mit Soda oder pur? Nein, bis jetzt haben Sie es nur äußerlich angewandt. Eine höfliche Frage. Ja, bitte? Stehe ich hier vielleicht zufällig auf einer Tellermine? Na, da wär's neu, die sind meistens hier. Was denn? Hier vor dem Tresen? Ja, also hier in der Halle, nicht? Ist die heutige Mine schon benutzt worden? Nein, der Herr kommt gleich. Der wird einen Spaß haben, ne? Es ist aber sehr klug von Ihnen. Sehr gewinnbringend. Ja, da sparen Sie gleich den Lift. Ja, aber nur bis zum zweiten Stock. Ja, es ist ja alles nicht mehr wie früher, ne? Es ist alles keine Friedensware mehr, ne? Sagen Sie mal, wie kommen denn Ihre Bonafrauen hier so über die Minenfelder? Oh, mit dem Geigerzähler unterm Arm und mit dem Rösselsprung geht's großartig, ne? Ach, dann war das Ihre Annonce neulich. VW gesucht, vitale Wischfrauen gesucht. Ja, ja, ja, ja, ja. Entschuldigung, was hüpft? Was hüpfen Sie denn hier rum? Ja. Entschuldigung, das ist unser Froschmann, der verpasst ab und zu mal den Eingang zum Aquarium hier unten. Das ist ein Schelm. Ist, ein subterraner Schelm ist das. Ja, also diese 8 Herren der Unterwelt. Also diese 8 Herren der Unterwelt, die werden natürlich wiederum von 16 Herren der Interpol bewacht. Aha, und von denen hat dann wieder einer ein Verhältnis. Nein, der andere. Mit wem? Ja, das tut mir leid, also das... Moment, wo ist meine rechte Tasche denn? Nein, nicht so. Mit einem Beamten des Bundesverfassungsschutzes. Das ist mir die 20 Mark wert. Ich kann Ihnen leider nicht 2,50 rausgeben. Nein, nach den... Nach dem neuen Strafgesetzbuch kostet es 21,60 €. Können Sie mir die 1,60 Stunden... Vielleicht können Sie abarbeiten. Ja, ich kann ja Minen räumen hier. Und außerdem, zu allem Unglück, haben wir noch einen frisch verheirateten Herrn hier wohnen. Na nu, dafür zahle ich nichts. Ja, dessen Ehefrau zwei Privatdetektive beauftragt hat, ihren Ehemann zu beschatten, von denen der eine früher beim Secret Service war, weshalb er jetzt von zwei russischen NKWD-Offizieren beschattet wird. Aha. Ja, dann würde mich eins interessieren. Ja, die Chinesen kommen nächste Woche. Ja, hoffentlich haben Sie genug faule Eier. Nein, eins würde mich interessieren. Ja. Sagen Sie, ist Ihr Bart echt? Nur die eine Hälfte. Die Banditen schießen immer aus dem Fahrstuhl in der Richtung hier. Ja, ihr Scheitel ist aber auch schon etwas gelichtet. Das ist wohl der Gegenschussverkehr, oder? Nein, wir haben mal umgebaut, das stand nicht drüben. Es ist aber auch wieder sehr clever. Sparen Sie den Friseur, die haben Ihnen eine hübsche Fasson geschossen hier. Ja. Vor allen Dingen den Schnitt so schön schräg, nicht? Ja. Ja, nach all dem würde ich sagen, es ist wohl schwer, ein Zimmer zu kriegen, nicht? Ja, ja, nein, ja. Ja, es tut mir furchtbar leid. Ich meine, wir sind so ein ruhiges Hotel. Ich meine, sagt der Name schon. Ja. Es ist so lauschig, nicht? Ja, ja. So heimelig. Ja. Ja, vielleicht geht's nächste Woche. Nein, leider, also ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Nein, das ist, der Pschimsel, der pflegt nämlich die ganze Saison und den ganzen Winter in diesem Hotel zu verbringen. Was denn, den ganzen Winter und das ganze Jahr, sagen Sie, ist jetzt nur dem Pschimsel nicht furchtbar unangenehm, den ganzen Winter und das ganze Jahr so viele Leute um sich herum zu haben? Nein, ganz im Gegenteil. Der Pschimsel freut sich, wenn er möglichst viele Menschen um sich herum hat. Dem gehört doch eine Tracht Prügel. Nein, dem gehört das Hotel. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Kurt Wenk.